Teil 2. Übung 4b. Hören Sie die Telefongespräche. Wer ruft wen an? Kreuzen Sie an. Nummer 1. Schiller. Guten Tag, Herr Schiller. Hier ist Mark Nolte. Hallo, Mark. Ich möchte Marita sprechen. Ist sie da? Ja, Moment bitte. Sie kommt.